Zum 17. Jahrestag der Veröffentlichung der historischen gemeinsamen Nord-Süd-Erklärung vom 15. Juni veröffentlichten jüngst die britische Songun-Politik-Studentengesellschaft, die britische Zuche-Ideologie-Studentengruppe und die britisch-koreanische Freundschaftsgesellschaft eine gemeinsame Erklärung. Sie unterstützten darin voll und ganz den Kampf des koreanischen Volkes dafür, die US-Truppen aus Südkorea hinauszutreiben und die Wiedervereinigung des Landes schnellst zu verwirklichen.